Darf ich Sie mal kurz was fragen? Wie und was und wieso und weshalb und warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Wer bin ich? Und wie und was und wieso und weshalb und warum? Und überhaupt? Und wer bist du? Na, wer denn nun? Na, was denn nun? Wer viel fragt, kriegt viel Antwort. Ich frag viel, ja. Ich frag oft. Zu viel vielleicht sogar. Wie lange braucht die Erde ungefähr, um die Sonne einmal zu umkreisen? Braucht sie 60 Minuten, 24 Stunden, 30 Tage oder 12 Monate? Am Anfang war das Wort und die Tat und die Kraft, oder? Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Mein schönes Fräulein, darf ich wagen, meinen Arm und Geleit ihr anzutragen? Anzufragen? Nun sag, wie hast du es mit dem Fragen? Was ist das für eine Frage? Löcher im Bauch. Vom Sinn und Unsinn des Fragens. Ein Feature von Uta Rühenaufer. Im Paradies zu leben heißt, keine Fragen zu haben. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Also, wenn ich erklären müsste, was eine Frage ist. Ich würde ihn was fragen und ihm dann sagen, das, was ich gerade eben gesagt habe, das wäre eine Frage. Und was würdest du ihn dann fragen? Dann würde ich ihn dann nicht fragen, wie viel Uhr ist es? Und dann würde ich danach sagen, das, was ich eben gesagt habe, diese Frage, wie viel Uhr ist es? Das ist eine Frage. Ich glaube, so würde ich das erklären. Wo bin ich? Sollen Sie mir helfen? Habe ich das schon mal gesagt? Wo muss ich hin? Eine Frage, ja, das kann man nur vergleichen mit den Aussagen zunächst mal. Was ist eine Aussage? Denn das sind zwei Dinge, die zueinander gehören gewissermaßen. Eine Aussage ist etwas, was wahr oder falsch sein kann, ja. Es waren einmal ein König und eine Königin. Die liebten einander sehr und wünschten sich sehnlichst ein Kind. Sie hofften und beteten, aber ihr Wunsch ging nicht in Erfüllung. Da zog große Traurigkeit in ihre Herzen und verbreitete sich von dort im Schloss und über die dicken Mauern hinweg im ganzen Land. Warum? Warum? Hallte es tausend und einmal aus den Häusern und Straßen wieder. Warum? Warum? Ich glaube, Fragen ist das, was den Menschen überhaupt auszeichnet. Also unter allen Lebewesen ist der Mensch das Lebewesen, das fragen kann. Ja, ich frage gern und viel. Und so habe ich es ja gelernt und so mache ich das auch. Wie alt bist du, wo wohnst du, wo kommst du her? Am liebsten noch, was verdienst du? Na gut, das darf man ja nicht so fragen. Entschuldigung, ich würde Sie gerne etwas fragen. Darf ich das mal? Nee, aber nur kurz. Endlich, als sie das Hoffen schon fast aufgegeben hatten, wurde dem König und der Königin ein Töchterlein geboren. Ihre Freude war übergroß. Sie veranstalteten ein Fest, zu dem sie nicht nur alle Verwandte, Freunde und Bekannte einluden, sondern auch die Feen, damit sie dem Kind Glück brachten. Es lebten 13 Feen in des Königs Reich. Weil er aber nur 12 goldene Teller besaß, von denen sie essen sollten, wurde eine nicht eingeladen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich rede über eine Party, wo bestimmte Leute andere Leute eingeladen haben und ich sage sowas wie, Christine hat Wolfgang eingeladen, dann kann das wahr sein oder falsch. Die Fragen gewissermaßen jetzt nach einer Aussage. Zum Beispiel, wenn ich frage, hat Christine Wolfgang eingeladen? Und ich sage ja, dann sage ich, dass die Aussage, Christine hat Wolfgang eingeladen, wahr ist. Also die Fragen nach bestimmten Antworten. Das ist sozusagen das Essentielle an Fragen, dass sie nach Aussagen fragen. Ja? Was soll eine Frage überhaupt, wenn es keine Aussagen gäbe? Ich sage nichts. Sage ich gar nichts. Deshalb habe ich hier diese Karte mitgebracht. Die habe ich zufälligerweise, die habe ich irgendwo in einer Kneipe gefunden, wie so eine Postkarte. Und darauf steht, wir haben auf alles eine Frage. Das Fest verlief in herrlicher Pracht. Und am Ende beschenkten die Feen die Königstochter mit ihren Wundergaben. Die eine mit Klugheit, die andere mit Schönheit, die dritte mit Reichtum und so mit allem, was auf der Welt zu wünschen ist. Doch als die 11. Fee ihr Geschenk genannt hatte, trat plötzlich die 13. herein. Sie war erzürnt, dass man sie nicht eingeladen hatte, und verkündete mit lauter, kalter Stimme, Die Königstochter soll sich an ihrem 15. Geburtstag an einer Spindel stechen und tot umfallen. Alle waren sehr erschrocken. Da trat die 12. Fee hervor, die ihren Wunsch noch übrig hatte. Und weil sie den Fluch nicht mehr aufheben, sondern nur noch mildern konnte, sprach sie: Die Königstochter soll an ihrem 15. Geburtstag nicht sterben, sondern, sobald sie sprechen kann, Fragen stellen und damit 100 Jahre lang nicht mehr aufhören. Und so geschah es. Gefragt wird andauernd, aber es wird auf sehr viele verschiedene Weisen gefragt. Wenn ich mich extrem langweile, dann frage ich, glaube ich, sehr viel. Ich neige dazu, immer Fragen zu stellen. Und wenn ich eine Frage habe, dann scheue ich mich nicht davor, die Frage zu stellen. Aber ich neige auch dazu, viele Fragen zu beantworten. Und so fragte sie: Wer hat von meinem Tellerchen gegessen? Ich habe auch als Kind schon viele Fragen gestellt. Immer wenn ich bei meiner Mutter in der Küche war, habe ich immer ganz viele Fragen gestellt. Und zwar mit Vorliebe auch Warum-Fragen. Warum ist das so? Warum ist das so? Bis meine Mutter dann irgendwann sagte, warum ist die Banane krumm? Um ja zu bedeuten, dass man irgendwann auch nicht mehr weiterfragen kann. Ja, wenn die Banane gerade wäre, dann wäre es keine Banane mehr. Mit Fragen kann sich schon ein kleines Kind in der Welt zurechtfinden, obwohl die eigentliche Kunst des Lebens darin dann besteht, die richtigen Fragen zu stellen. Und Kinder unterscheiden sich von Philosophen im Wesentlichen gerade dadurch, dass sie zwar wahnsinnig wissbegierig sind, weil sie die ganze Welt noch kennenlernen müssen, aber eben noch nicht richtig wissen, wie man fragt. Hatte ich da jetzt schon sogar reingemacht? Wo seid ihr? Was bitte ist hier los? Warum ist die Banane krumm? Meine Eltern fragen mich manchmal irre oft, wie war es in der Schule? Dann sage ich in den meisten Fällen, wenn es gut kommt, 3 Wörter. Wann meinen Sie denn, wann der Mensch beginnt zu fragen? Also ich glaube, er beginnt zu fragen in dem Moment, wo sich ihm etwas verschließt. Womit das Fragen auf jeden Fall verbunden ist, ist mit dem Zweifel. Man fragt eigentlich immer dann, wenn man etwas wissen will, was man noch nicht weiß. Und das bedeutet ja, dass man an seinem eigenen Wissen und daran, dass dieses Wissen ausreichend ist, zweifelt. Fragen in der Justiz spielen eine sehr große Rolle, weil es in der Justiz ja darum geht, Sachverhalte festzustellen, und zwar Sachverhalte, wie sie sich wirklich abgespielt haben. Und um Zeugen zu vernehmen oder Sachverständige zu vernehmen, da ist die Frage ganz zentral. Und so fragte sie: Aber Großmutter, was hast du für große Augen? Ich glaube, dass ich sehr früh angefangen habe, früher vielleicht als andere, so existenzielle Fragen zu stellen, ganz grundsätzliche Fragen, was man auf dieser Erde eigentlich macht, wo man herkommt, wo man hingeht, diese ganz existenziellen, tiefen Fragen. Die Frage als grammatische, als semantische, als konventionalisierte Form ist eine Kommunikationsform, die sich adressiert. Habe ich vorhin Klopapier gekauft? Können Sie mir helfen? Woher kommst du? Also da gibt es 3 Arten. Da gibt es die Ja-Nein-Fragen, da gibt es die W-Fragen und da gibt es die Alternativfragen. Und die wählen gewissermaßen auf verschiedene Weisen jeweils bestimmte Aussagen aus. Man kommt nicht umhin, fragen zu müssen. Also wir müssen fragen, um die Welt zu verstehen. Und die Welt schließt natürlich uns selber auch ein. Wenn wir keine Fragen an uns stellen, über uns und über die Welt, dann bleiben wir dumm und können uns eigentlich im Grunde genommen auch nicht in der Welt bewegen und uns auch nicht miteinander verständigen. Ich finde, das sind dann so Sackgassen, in die man sich auch hineinmanövrieren kann durch Fragen, endlose Fragen, in Frage stellen. Da fängt ja jede Frage mit Warum an, ne? Warum ist das jetzt so und nicht anders? Oder warum reagiere ich da so und nicht anders darauf? Warum verhält sich jemand so und nicht anders? Und warum verhält er sich immer wieder so und nicht anders? Und ich glaube, dass das oft eben in die Sackgasse führt, weil da bleibt was unbeantwortet, kann auch nicht beantwortet werden von mir, müsste dann von demjenigen oder derjenigen beantwortet werden. Darf ich Sie mal kurz was fragen? Nein? Die meisten Fragen, die gestellt werden, sind sinnlos, wie etwa die berühmteste aller Fragen, nämlich die Frage nach dem Sinn des Lebens. Niemand kann sie beantworten. Die Frage ist Ausdruck von Verzweiflung oder von Ratlosigkeit. Es ist also eine schlecht gestellte Frage, so gewichtig sie daherkommt. Und es ist mit Sicherheit keine Frage von Philosophen, obwohl die meisten Menschen gerade diese Frage nach dem Sinn des Lebens besonders philosophisch halten. Wie lange hätte das Leben einen Sinn? Fragte es nicht danach. Kann ich die mal kurz haben? Die Ja-Nein-Frage zum Beispiel, hat Christine Wolfgang eingeladen? Er wartet eine Antwort wie Ja oder Nein. Und da gibt es diese zwei Aussagen, nämlich Christine hat Wolfgang eingeladen und Christine hat Wolfgang nicht eingeladen. Und eine davon soll jetzt der Hörer auswählen. Ja, das sind die Ja-Nein-Fragen. Haben Sie schon mal gehört? Also eine Frage gab es im Paradies auf jeden Fall, die steht nämlich in der Bibel. In der sogenannten Sündenfallerzählung, die Frage der Schlange, ob Gott denn wirklich gesagt hat, ihr dürft von keinem der Bäume des Gartens essen. Und mit dieser Frage beginnen bei Eva und auch bei Adam die ersten möglichen Zweifel an Gott und an der Güte seiner Gebote und an seinem Recht, Grenzen zu setzen. Hat er das wirklich gesagt? Hat er das wirklich gesagt? Wirklich gesagt. Womit beginnt das Fragen eigentlich? Was ist der Anfang? Bei Aristoteles ist es das Staunen. Ohne Staunen keine Fragen. Also irgendetwas irritiert, wird fragwürdig, nicht mehr selbstverständlich. Man könnte, wenn man das jetzt so theoretisch fassen wollte, also anfangen mit Freuds Begriff der Urverdrängung. Also jetzt nochmal vom Oktober. Da hatten wir überlegt, welches Thema wählen wir, also welche Fragestellung. Und wenn ihr euch noch erinnert, es war im Wesentlichen Trennung und Neubeginn, das war Pauls Vorschlag. Und da hatte dann Frank gesagt, nee, also nicht jede Trennung ist ein Neubeginn, deswegen finde ich diese Verbindung vielleicht noch nicht so gut. So haben wir dann auch entschieden, dass wir Trennung einfach als Thema gewählt haben. Der nächste Schritt war dann, dass wir geschaut haben, was war in unserem bisherigen Leben, was waren da wichtige Trennungssituationen. Carsten hat gleich drei verschiedenartige erzählt. Meistens Trennungen, die Beziehungsebenen betreffen, also Familie, Vater, Frau, Freundin, solche Situationen. Wir haben dann auch besprochen, vor allem Frank hat das eingebracht, dass es nicht unbedingt nur die Trennungssituation sein müssen, die man selbst erlebt hat, sondern dass es in der Familie schon vorher Entwurzelungserfahrungen zum Beispiel gegeben hat und die sich quasi hintergründig in dem eigenen Leben vermitteln. Wir haben dann noch, also alles noch vor der letzten Sitzung, überlegt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Trennung und Verlust. War das Ihre Zeitung? Habe ich jetzt ein Verfallsdatum? Fangen wir wieder bei der Paradies- und Sündenfallgeschichte an. Nach der Frage der Schlange ist die nächste Frage von Gott gestellt, nämlich die Frage, Adam, wo bist du? Am Anfang seines Lebens ist der Mensch ja so ein, wie Freud sagt, ein Triebbündel. Also es gibt noch keine richtige Wahrnehmung, keine Erinnerung. Also im Grunde genommen ist es ein großes Durcheinander von Gefühlen und Eindrücken. Und erst mit der Zeit sortiert sich das und es bildet sich sowas heraus, wie das, was Freud das Unbewusste nennt. Das heißt also, dass es in uns etwas gibt, was immer so mitläuft im Leben, was uns bewusst ist. Also das Ich, was die Außenwelt verarbeitet, das Verhältnis zu anderen, und sagt, wie wir uns bewegen sollen, also was eigentlich alle unsere Regungen und alles das, was wir tun und denken, wie wir uns verhalten, was das versucht zu regulieren. Entschuldigung, darf ich Sie mal kurz was fragen? Aber nur ganz kurz. Und darunter gibt es ja das, was Freud das Unbewusste nennt. Und diese Trennung zwischen Bewusstsein und Unbewusstem, die fängt an mit der sogenannten Urverdrängung. Das heißt also, dass sich eine Differenzierung in der Seele herausbildet, dass etwas in uns verborgen ist. Und deshalb würde ich meinen, dass das Fragen eigentlich mit dem anfängt, was Freud die Urverdrängung nennt. Und dass wir dadurch auch gleichzeitig eine Vorstellung bekommen, im anderen ist auch etwas, was verschlossen ist und was man ergründen kann. Keine Reflexion ohne Fragen. Und so fragte sie. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die schönste im ganzen Land. An Fragen ist auch noch interessant, dass wir, wenn wir alleine nachdenken, uns ja keine richtigen Fragen stellen, sondern man denkt ja so eher diffus vor sich hin. Aber wenn man im Gespräch gute Fragen gestellt bekommt, entwickeln sich ja komplett andere Gedanken. Eine Frage kann auch eine Tür öffnen. Was? Ich bin Amerikanerin, ich lebe in Berlin und ich habe das Gefühl, dass Amerikaner mehr Fragen stellen als Deutsche. Fragen adressiert sich immer an einen anderen. Und das kann, wie alle Adressierungen an anderen, eben eine aggressive Form annehmen. Und das kann aber auch eine liebevolle und eine nicht inquisitorische, sondern freundschaftliche Form haben. Wenn mir was Fremdes begegnet und ich fange an, Fragen zu stellen, dann wird es vertraut, ne? Dann verliert es seine Fremdheit. Ich begegne jemandem, den ich noch nicht kenne. Und die beste Art, sich anzunähern, ist, Fragen zu stellen. Woher kommst du? Was machst du? Was interessiert dich? Ich frage immer, wie die Neuen heißen oder so. Oder ich stelle mich auch vor und ich gehe davon aus, dass die mir auch Informationen geben, irgendwas sagen. Und meistens muss ich dann sagen, und wie heißt du? Was soll ich tun? Wer ist der Nächste? Haben wir jetzt genügend Fragen gestellt? Also ich komme aus einem kleinen Dorf im Emsland. Und da ist man sehr sparsam, ohnehin mit seinen Worten und vor allen Dingen mit seinen Fragen. Also bei den Ja-Nein-Fragen zum Beispiel, die bildet man im Deutschen so, dass man das Verb, also das finite, das gebeugte Verb, an den Anfang des Satzes stellt. Also aus der Aussage, Christine hat Wolfgang eingeladen, macht man die Frage, hat Christine Wolfgang eingeladen? Die Polizei möchte ja auch den Sachverhalt erforschen. Und wie kann man es besser als durch Fragen? Also man fragt Zeugen, man fragt Opfer, man fragt gegebenenfalls auch den Täter. Es ist einfach der Job, dass man schon wissen möchte, was passiert ist. Und man möchte ehrlich gesagt auch schon ein Geständnis haben. Ich sag nichts, sag ich gar nichts. Und dann sitzt man so zusammen auf einer Party oder bei einem Essen bei Freunden und jemand Fremdes sitzt neben einem und man fragt denjenigen Löcher in den Bauch natürlich auch, um ein Gespräch in Gang zu bringen. Und dann stellt man am Ende des Abends fest, hat keine einzige Gegenfrage gestellt. Er weiß eigentlich nicht, mit wem er heute Abend geredet hat. Ich habe das dreimal erlebt bei Internetdating. Erklärtermaßen treffen sich ja beide Seiten, weil sie angeblich jemanden kennenlernen wollen. Und ich habe wirklich dreimal Männer erlebt, die nicht eine einzige Frage gestellt haben. Keine. Das heißt, das ist natürlich ja fast ein Krankheitsbild, würde ich sagen. Also ich bin, glaube ich, ein guter Frager. Früher habe ich ganz viel gefragt, also grundsätzlich auch irgendwie keine Hemmung gehabt, irgendwie partnerschaftliche Sachen irgendwie anzufragen oder so. Hast einen Freund oder solche Sachen. Warum fragt ihr? Sind Sie die Dame mit der Anzeige? Ich habe mal Fingernägel gekauft. Das ist eine gute Frage. Genau, das kann das Deutsche auch jederzeit. Also ich kann fragen, Christine hat Wolfgang eingeladen. Wenn ich das so mit der Prosodie so mache, mit dieser Ansteigen am Satzende, dann kann ich aus dem Aussagesatz sofort eine Frage machen, die aber ein bisschen was anderes bedeutet. Die hat nämlich eine Art von, es hängt dann von der Prosodie ab, eine Art von Tendenz. Also ich drücke meine Verwunderung darüber aus. Christine hat Wolfgang eingeladen? Christine hat Wolfgang eingeladen? Christine hat Wolfgang eingeladen? Und das ist wirklich wahr? Ich sag nichts, sag ich gar nichts. Und so fragte sie, wenn ich 6 Hengste zahlen kann, sind ihre Kräfte nicht die meinen? Fragen war immer so eine Möglichkeit, erstmal so ein Gespräch natürlich in Gang zu bringen, aber auch den anderen quatschen zu lassen und sich so ein bisschen zurückzunehmen, zu verstecken manchmal auch. Also da, wo ich herkomme, als ich 14, 15 war und anfing auszugehen, da ist es mir manchmal passiert, dass ich eben in einem Tanzlokal stand, wo man samstagsabends hinging und wo eine Band die Hits der Saison nachspielte. Und dann baute sich irgendwann so ein Kerl neben einem auf, der in seinem kleinen Finger eine Bierflasche stecken hatte und mit der er so mit dem Arm so rumgeschlenkert hat. Und der stellte sich neben einen und sagte erstmal eine ganze Weile lang nichts. Und so nach 10 Minuten konnte es dann sein, dass er das Gespräch eröffnete mit der Frage, auch hier? Bestimmte Fragen werden ja in anderen Kulturen ganz unvoreingenommen gestellt. Also in Island, in der Diskothek, wirst du ganz unverblümt gefragt, ob du Lust hast auf Sex. Entschuldigung, ich würde Sie gerne etwas fragen. Darf ich das mal? Dann dürfte man nicht den Fehler machen, zu sagen, ja, in der Tat, ich bin öfters mal hier, ich wohne hier in der Nähe, ich bin hier eigentlich regelmäßig und so, denn dann galt man schon als verschwatzte Tussi, die einem ein Ohr abkaut. Weshalb? Was heute manchmal gut funktioniert, ist einfach, wie geht's dir eigentlich? Oder so. Also ist auf jeden Fall eine Frage, die so aufschließt. Ein Icebreaker, wie man neudeutsch sagt. Und so fragte sie, wo fasse ich dich, unendliche Natur? Die zweite Art von Fragen, das sind die W-Fragen. Also zum Beispiel, wen hat Christine eingeladen oder wer hat Wolfgang eingeladen? Die geben auch eine Menge von Aussagen an. Am besten kann man das so beschreiben, Christine hat die Person X eingeladen. Und ich will jetzt wissen, wer dieses X war. Wolfgang oder Martin oder Karl oder wer auch immer. Ja? Oder wenn ich frage, X hat Wolfgang eingeladen, dann will ich wissen, wer ist dieses X? Also Christine oder Martina oder wer auch immer. Also die sieben goldenen Ws stehen im Handbuch der Kriminalistik und sind das A und O der anfänglichen Befragung. Wer hat wann, was, wo, wie, womit und warum getan? Und wenn man sich daran langhangelt, dann weiß man schon so ungefähr, was man die Zeugen fragen muss. Manchmal können sie es natürlich nicht beantworten, aber das ist halt die Grundlage, dass man ja erfährt, was tatsächlich passiert ist. Ob nun der Kellereinbruch oder das Tötungsdelikt. Im Emsland ist es so, dass wenn man sich da gegenseitig so was von seinem Alltag erzählt, dass so diese gesprächserhaltenden Floskeln, die lauten dann, will denn man Tau oder dann höre ich's ja wohl. Also man fragt da eigentlich nicht allzu penetrant nach, weil das als neugierig gilt. Ich glaube, Amerikaner haben überhaupt keine Angst, irgendwelche Grenzen zu überschreiten. Aus einer anderen Kultur, die ich ganz gut kenne, von meinem Ex-Mann, der aus Kamerun kommt, da ist es nicht erlaubt zu fragen. Besonders wenn man das erste Mal wo zu Besuch kommt, ist es also nahezu ein Tabu, irgendwelche Fragen zu stellen. Und wenn dann umgekehrt Menschen aus Kamerun zu Besuch sind, fragen die dich auch nichts. Wenn dann so ein kamerunischer Gast dann hier sitzt und du denn natürlich, wie du das als Gastgeberin in Deutschland ja gewohnt bist, du möchtest ja wissen, was der macht und wieso. Und es gebietet ja die Höflichkeit, dass du den fragst. Jetzt antwortet er aber nicht so und er findet es auch ganz, ganz unangenehm, dass du ihm dauernd Fragen stellst. Ja, und dann kommt es dann halt zu komischen Situationen. Ja, also die große existenzielle Frage, woher überhaupt das Leben kommt, da gibt es natürlich inzwischen viele Lösungsansätze. Aber du kannst ja auch mit diesem Urknall, mit dieser Ursuppe, kannst du eigentlich auch nichts anfangen. Ja, also die Vorstellung, dass irgendwo im Tiefseegestein Eisen- und Schwefelverbindungen unter hohem Druck und Energie sich verbunden haben und daraus irgendwelche Aminosäuren entstanden sind, aus denen dann wiederum das erste Leben hervorgekrabbelt ist, das bringt einem ja gar nichts, diese Vorstellung. Ja, also es ist letztlich keine Antwort. Und natürlich auch der Urknall sagt dir einen normalen Menschen gar nicht, weil der sofort fragt, was war vor dem Urknall? Dann kommt die Antwort, ja, vor dem Urknall war nichts, weil die Zeit ja auch mit dem Urknall erst entstanden ist. Und weil es keine Zeit gab, gab es auch kein Vorher. Aber all diese Dinge überschreiten ja unsere zerebralen Schaltkreise bei weitem. Das heißt, du hast eigentlich viele Antworten und doch wieder keine. Das Fragen setzt voraus, dass man Abstand nehmen kann von den unmittelbaren Handlungen. Und mit diesem Fragen geht einher die Reflexionskompetenz des Menschen, also quasi Abstand zu nehmen von den eigenen Handlungsweisen und sie zu hinterfragen. Das, glaube ich, ist, was man unter Fragen im philosophischen oder im eigentlichen Sinne verstehen kann, die den Menschen auszeichnen. Fragen, die das Selbstverständnis des Menschen betreffen. Also vielleicht kennen einige den Roman Tristram Shandy, der ja nur darum geht, wie bin ich eigentlich entstanden? Ja, wie ist es dazu gekommen, dass ich überhaupt gezeugt wurde und dann geboren werden konnte? Die Vorstellung, wie das passiert ist, die nennt die Psychoanalyse die sogenannte Urszene. Also was Vater und Mutter miteinander gemacht haben, damit das Kind entstehen konnte. Nun ist es ja so, dass kein Mensch jemals bei seiner eigenen Erzeugung dabei sein konnte. Und deswegen sind das also lauter Fantasien, die sich darum ranken. Und ich glaube, dass diese Urszenenfantasie, wie bin ich eigentlich entstanden, auch die Frage des Warum enthält. Warum bin ich eigentlich entstanden? Also, dass das eigentlich die Voraussetzung des Warum ist, zu ergründen, warum bin ich eigentlich auf der Welt. Warum? Warum? Warum? Warum? Das ist was, was man natürlich in der Journalistenschule gleich ganz am Anfang lernt, dass die Warum-Fragen in Interviews die besten sind, weil alle Fragen, die man mit Ja oder Nein beantworten kann, eben mit Ja und Nein beantwortet werden können und dann damit Punkt, ja, und dann kommt damit dann nicht weiter. Es gibt so ein paar goldene Tipps. Zum Beispiel, wir alle wissen, es gibt offene und geschlossene Fragen. Offene Fragen sind die, wo der Antwortkanal sozusagen nicht vorgegeben ist. Wenn ich jemanden frage, wie machst du das? Wie finden Sie das? Das sind Fragen, die rufen sehr breite, offene Antworten hervor. Man bringt die Leute zum Erzählen. Dann gibt es geschlossene Fragen, auf die man mit Ja oder Nein antworten kann. Und ich habe festgestellt, man muss sich dazu zwingen, offene Fragen auch offen zu lassen. Und so fragte sie, hier soll ich finden, was mir fehlt? Ich gehe jetzt mal auf das Strafverfahren ein. Da gibt es eine bestimmte Reihenfolge. Zunächst bei einem ganz normalen Zeugen, der über 18 Jahre alt ist, fragt der Vorsitzende des Gerichts. Dann können, soweit sie da sind, Beisitzer, also beisitzende Richter, Fragen an den Zeugen richten. Oder auch die Vertreter der Staatsanwaltschaft und auch die Verteidiger. Und aber auch der Angeklagte selbst. Da muss man sich zunächst mal, wenn man in der biblischen Geschichte bleibt, klar machen, dass der Sündenfall ja zunächst mal eine Folge hatte, nämlich, dass die Menschen aus dem Paradies vertrieben worden sind, aus dem Paradies einer möglichen Fraglosigkeit. Und dann ist die erste Frage nach dem Sündenfall vermutlich die Frage, und was jetzt? Ich bin selbstständige Organisationsberaterin und im Großen und Ganzen berate ich Menschen in Organisationen und biete ihnen Prozesse an, auf ihrem Weg darin für sich Lösungen zu finden und Wege zu ihrer Lösung zu finden. Und da gibt es ganz spannende Fragetechniken. Also was man natürlich bei einer guten Fragetechnik auf alle Fälle vermeiden will, man möchte nicht wie ein Gestapo-Verhöroffizier klingen. Seit wann haben Sie das Problem? Was haben Sie schon gemacht? Wie würden Sie sich eine Besserung vorstellen? Und so weiter. Bap, bap, bap. Das heißt, man fragt natürlich so, dass die Stimmführung eine Mischung ist von echtem Interesse und Verständnis, einer einfühlsamen Haltung dem anderen gegenüber. Für mich ist dieses, du bist okay, so wie du bist, auch mit dem Problem. Das ist für mich das Allerwichtigste. Man hat ein konkretes Problem und stellt sich eine Frage. Sagen, wie kann ich denn mit meinem Chef umgehen oder mit den Mitarbeitern? Die sogenannten Wie-Fragen, wie gehe ich das an? Das sind, was einige Philosophen Fragen erster Ordnung nennen. Und hinter diesen Fragen stehen dann quasi Fragen höherer Ordnung. Was du das siehst du nicht mal verstanden, oder nicht? Es war bis in die frühe Neuzeit hinein für die allermeisten Menschen selbstverständlich anzunehmen, dass es Gott gibt und dass alle Fragen, die Menschen auch an Gott nach seiner Existenz und so weiter gestellt haben, innerhalb des Horizontes einer recht grundlegenden Gewissheit vom Dasein Gottes gestellt und beantwortet wurden. Das hat sich in der Aufklärung mit dem Bewusstsein, dass eben auch alle Gottesvorstellungen menschliche Vorstellungen sind, natürlich geändert. Wenn es ganz große Fragen sind, wir kennen ja die kantianischen Fragen. Kant hat ja diese vier Fragen formuliert. Was kann ich wissen? Was darf ich hoffen? Was soll ich tun? Schließlich, was ist der Mensch? Und Philosophieren hat diese Fragen im Wesentlichen im Hintergrund. Und so fragte sie, was ist des Lebens höchste Lust? Also es wäre logisch zu sagen, Fragen tue ich eigentlich nur, wenn irgendein Mangel da ist. Und nun ist ein Befriedigungszustand ja selten wirklich da und auch selten von Dauer. Also insofern sind, glaube ich, die Situationen, wo wir gar nicht fragen, das wäre eigentlich eine idealtypische Vorstellung. Fraglosigkeit ist immer ein relativ glücklicher Zustand, bei dem man mit sich und der Welt und seinen Nächsten auch irgendwie in einem ausbalancierten, zufriedenen Verhältnis steht. Die Frage nach einem guten Leben bleibt, glaube ich, immer, weil man ist ja nie mit 100% mit sich zufrieden. Also man hat schon noch Luft nach oben. Entschuldigung, darf ich Sie mal kurz was fragen? Ich habe nicht so viel Zeit. Okay, danke. Du lernst einen auf der Party kennen, willst du wissen, was verdient der, was ist er vom Beruf, was hat er vielleicht studiert. Das hilft dir ja, um den einzuschätzen. Und wenn du zum Beispiel jetzt einen kennenlernst, der sagt, er ist Bestatter, dann findest du das vielleicht nicht so wahnsinnig interessant und würdest dich dann wieder abwenden, weil du ja keine Lust hast, länger mit einem Bestatter zu reden, zum Beispiel jetzt nur. Wohin? Wenn wir uns mal Freuds Definition des Wunsches ansehen. Der Wunsch ist ja der Versuch, ein einmal erfahrenes Befriedigungserlebnis nochmal zu erleben in der Wirklichkeit. Das geht ja aber nicht. Ja? Weil so wie es früher war, werde ich es ja nie wieder ganz genau erleben können. Ohne die unmittelbare Vertrautheit und Fraglosigkeit, in der man vielleicht als Kind mal gewesen ist, an irgendeiner Stelle zu durchbrechen, wird man sich seiner selbst nie bewusst werden. Deshalb ist es auch sehr interessant, dass es in der Philosophie und auch in der Theologiegeschichte immer wieder die Position gegeben hat, dass der Sündenfall den Menschen zwar so aus einer ersten Fraglosigkeit herausgeholt hat, aber notwendig war, damit der Mensch zu einem Selbstbewusstsein kommt. Es ging ja hauptsächlich darum, dass wir ja in absoluter Freiheit leben können. Und obwohl wir, was weiß ich, jeden Partner wählen können, der uns gerade irgendwie gefällt, ist, also zumindest bei mir unterm Strich, kommt dann raus, irgendwie, ich bin jetzt alleine. Und das hatte ich auch beim letzten Mal gesagt, wenn das vielleicht in meiner jungen Erwachsenenjahren anders gelaufen wäre und ich mit meiner ersten Freundin irgendwie zusammengeblieben wäre, wäre ich vielleicht jetzt nicht im Knast. Vielleicht gab es mal gesellschaftliche Konventionen, die einen gewissen Bahn noch gehalten haben. Also ich habe ja sehr frei gelebt, vielleicht ohne diese ganzen Bahnen und bin da jetzt aus der Bahn geworfen worden. Also nach der biblischen Geschichte ist mit dem Sündenfall ja auch erst der Tod in die Welt gekommen. Die Vorstellung des paradiesischen Lebens ist die Vorstellung eines endlosen Lebens. Dann heißt die Frage, was jetzt natürlich auch, was nach dem Tod, was bis zum Tod. Millionenfrage, meine Damen und Herren, die Millionenfrage für Matthias Stockinger. Welches dieser Tiere legt keine Eier, sondern bringt seine Jungen lebend zur Welt? Der grüne Leguan, der Alpensalamander, die Zauneidechse oder die Geburtshelferkröte? Es gibt Themen wie Tod, über die man nicht wagt, Fragen zu stellen. Man versucht natürlich durch Befragungen auch zu hinterfragen, vielleicht auch, warum irgendwas passiert ist. Vielleicht hat er irgendwelche Beweggründe, irgendeine Tat zu begehen und möchte vielleicht auch was erzählen. Und diesen Punkt möchte man auch, denke ich mir, als Polizist schon erreichen. Leider ist es nicht so häufig wie beim Tatort am Sonntagabend, dass der Täter gefragt wird und der sagt dann, schön, dass Sie kommen, ich wollte Ihnen mal jetzt hier genau berichten, was abgelaufen ist. Ich frage mich, ob man vielleicht das Fenster zumachen kann, weil draußen hämmert es manchmal so. Ah, das ist besser, vielen Dank. Das war übrigens gerade ja ein Beispiel einer Befehlsfrage. Es war jetzt nicht gemeint, dass ich einfach nur Ja oder Nein sage, sondern dass ich das ausführe. Befehlsfragen ist eine eigene Kategorie da nochmal. Wir haben bei uns häufig auch Lücken in der Rekonstruktion, mit denen wir leider leben müssen, weil nur der Täter weiß, was passiert ist. Er möchte es uns nicht sagen, manchmal kann er es uns auch nicht sagen. Ich sag nichts. Sage ich gar nichts. Üblicherweise ist es natürlich auch so, dass der Verteidiger insbesondere oder die Verteidigerin dann versucht, aus der Sicht des Angeklagten dann nochmal kritische Fragen zu stellen an den Zeugen, um dann tatsächlich zu versuchen, den Sachverhalt aus allen Richtungen ja zu beleuchten und damit der Wahrheit möglichst nahe zu kommen. Und so fragte sie, was ist mit diesem Rätselwort gemeint? Also wenn man mal jetzt als Paradebeispiel den Sokrates nehme, von Sokrates heißt es ja, das Orakel sagte, Sokrates ist der weiseste Mann in Athen. Ja, nun fragt sich Sokrates nicht irgendwie, was kann ich nun alles tun, sondern er fragt sich, was ist überhaupt Weisheit? Also das sind die Fragen, die dann im Hintergrund stehen. Was ist überhaupt ein gutes Miteinander? Wenn man fragt, wie gehe ich mit dem Chef um? Quasi, was ist überhaupt eine gute Beziehung? Was stelle ich mir darunter vor? Das sind Fragen zweiter Ordnung oder höherer Ordnung. Warum kommt ihr nicht mit? Ich habe jetzt genügend Fragen gestellt. Vor allem mein Vater habe ich als Kind immer mit Fragen gelöchert. Wie funktioniert denn das und wie ist denn das? Der war sozusagen für mich so der Allwissende. Ein Gott, den man als allwissend glaubt, sich als fragenden Gott vorzustellen, ist ja eigentlich Blödsinn. Er weiß ja schon alles. Warum fragt er dann? Die religiöse Antwort darauf lautet, er mag es ja wissen, aber er will die Antwort vom Menschen haben. Nie sollst du mich befragen, noch wissen Sorge tragen, wohin ich komme fort, noch wie mein Bei meinem Vater ist, also weil unsere Mutter sehr früh gestorben ist und mein Vater, ich wollte gerade sagen, weil mein Vater darunter so gelitten hat, aber selbst das könnte ich gar nicht sagen. Ich kann nur sagen, das Thema Mutter durfte spürbar nie erwähnt werden. Man musste so tun, als hätte es diese Person nie gegeben. Und das ist natürlich unmöglich, weil das ja ein extrem starker Verlust ist. Also habe ich als Kind natürlich ab und zu sowas gefragt. Die spannendsten Fragen, finde ich, sind natürlich die, auf die du keine Antwort kriegst. Und die spannendsten Fragen sind auch die, die man nie stellt. Interessant ist übrigens, im Deutschen gibt es zwar jede Menge W-Wörter, aber es gibt kein W-Wort für Prädikate. Ja, wenn ich also frage, was hat Christine gemacht, dann brauche ich dieses Verb machen dazu. Ohne dieses Machen geht das nicht. In der Sprache Dakie, zu der ich arbeite, da gibt es so ein Verb, ein Frageverb. Das kann man auf Deutsch am besten ausdrücken als Christine hat gewasst. Du fragst niemals deine Angebetete, liebst du mich? Ja, sondern du sagst, ich liebe dich. Und dann beginnen 2, 3 entscheidende Sekunden deines Lebens, in denen du auf die Antwort wartest, auf eine Frage, die du eigentlich gar nicht gestellt hast. Ja, und dann kommt vielleicht ein zartes Lächeln oder ein leichtes Erröten oder es kommt peinliches Schweigen, die Vernichtung. Ich habe als junge Journalistin viel nach der Liebe gefragt. In der Frage steckt immer auch ein bisschen Gewalt, die man nicht gegenüber sich selbst, sondern gegenüber dem anderen anwendet und für die man sich manchmal auch schämt. Ich verletze die Kriterien eines anderen, indem ich ihn etwas frage, was ich mir ausgedacht habe und ihn sozusagen auf eine anstrengende Form mit mir konfrontiere. In der Hinsicht ist das Fragen eben vielleicht nicht weniger anstrengend als der Befehl. Fragen immer so ein bisschen was vielleicht auch von diesem Blick durchs Schlüsselloch hat, was ich vorhin sagte, die Urszene anzugucken. Das heißt, allein dadurch, dass ich jemand befrage, lenke ich seine Aufmerksamkeit in eine bestimmte Richtung, wo sie sonst vorher gar nicht gewesen wäre. Es gibt kein unschuldiges Fragen. Mein Vater hat geschrien und getobt. Also es hat unbändigste Aggressionen in ihm ausgelöst, dass man danach gefragt hat. Und das hat sich so eingegraben, dass ich mir heute selbst eigentlich gar keine Fragen mehr dazu stellen kann. Also ich habe verschiedene Fragen. Das hier ist so quasi die Frage, die du angehst. Was ist die beste Strategie, um eine Beziehung richtig zu gestalten? Ne, also die Probleme anzusprechen, gemeinsam nach Lösungen zu suchen, so etwas. Offen gegenüber dem Partner sein, offen über alles reden. Und nicht alle versuchen, mit sich selber zu klären. Wenn man versucht, eben halt alles mit sich alleine auszumachen, alle zu regeln, alle zu managen, macht man sich irgendwo am Ende doch kaputt, selber. Am Anfang sagt man sich, okay, ich bin der Stressresistent, ich kann das alles, ich kriege das alles hin, ich sage Gott, mit der Zeit steigert sich das. Und man verliert einfach irgendwann mal den Überblick. Und dann kommt es zur Katastrophe. Naja, was versucht das klassische Rollenbild des Mannes oder des Familienoberhauptes zu erfüllen? Ich glaube, Amerikaner haben Die haben keine Angst, sich zu blamieren. Amerikaner stellen die dümmsten Fragen manchmal. Wenn ich im Unterricht gar nicht mitkomme und mich dann der Lehrer fragt oder die Lehrerin, was ergibt das? Und wenn ich dann keine Antwort weiß, dann mag ich das überhaupt nicht. Und so fragte sie: Was bin ich denn, wenn es nicht möglich ist, der Menschheit Krone zu erringen, nach der sich alle Sinne dringen? Meinetwegen 2 hoch 10 mal 3. 2 hoch 10, das ist 2 mal 2 mal 2 mal 2. Das ist eben nicht 10 mal 2, sondern 2 mal 10. Und das mal 2 und das mal 2. Und das der ganze 10 mal. Das wären 1024 und das mal 3 wären 3072. Wenn ich da die Antwort nicht wüsste, das fände ich ganz schön blöd. Du siehst doch, Menon, dass ich ihn nichts lehre, sondern alles erfrage. Und jetzt glaubt er zu wissen, wie groß die Seite sei, welche das achtfüßige Quadrat ergeben soll. Oder scheint es dir nicht so? Gewiss, Sokrates. Weiß er es denn wirklich? Nein, bewahre. Dieses Fragen, das Sokrates ja als Geburtshelferkunst bezeichnet hat, dieses Fragen dient dazu, im Menschen das Wissen zu aktivieren, das er ohnehin hat. Kelvin, ein Junge aus meiner Klasse. Das nervt, er weiß auf jede Frage die Antwort. Na, wie eine Frage, sofort die richtige Antwort. Deutsch, Mathe, Geschichte, oh Gott. So gut wie in jedem Fach hat er eine 1. Mein Gefühl ist, dass die Fragen, die heute gestellt werden, Quizfragen sind, auf die es schon Antworten gibt. Und das sind für mich überhaupt keine Fragen. Das ist, wenn Sie so wollen, wer wird Millionär oder Kreuzworträtsel lösen. Wann? Die Wunscherfüllung, also dass da was in Erfüllung geht, die enthält eigentlich immer schon Mangel, weil es nie ganz genau so sein kann, wie es mal war. Aber gleichzeitig auch was Vorantreibendes, also weil wir dann ja wieder anfangen zu suchen und vielleicht finden wir noch was Besseres. Und da gehört das Fragen, glaube ich, auch mit dazu. Und dann gibt es so einen ganz tollen Fragezyklus, der unter Beratern ganz berühmt ist, die Wunderfrage. Und so fragte sie: War es ein Gott, der diese Zeichen schrieb? Also wenn jetzt jemand zu viel fragt und dann eigentlich nicht mehr dazu kommt, sich das wirklich zu verschaffen, was er braucht, um zufrieden zu leben, dann könnte man schon sagen, dass es in der Art der Weltaneignung irgendeine Art von Störung gegeben hat. Und die dann dazu führt, also dass ich nur noch frage, frage, frage, aber nie eine Antwort suche. Also eigentlich nie zu dem Punkt komme, wo das Fragen auch in eine Wunscherfüllung und dann mein Handeln mündet. Letztlich geht es darum, stell dir vor, während du schläfst, geschieht ein Wunder und du merkst es aber nicht. Aber du gehst morgens raus vor die Tür und stellst fest, das Wunder ist geschehen. Und das Wunder ist, die Situation ist perfekt, genau so, wie du dir es immer gewünscht hast. So, und jetzt, woran merkst du, dass das Wunder passiert ist? Also wenn ich jetzt beispielsweise beim Frühstückstisch immer vor meinem Ei sitze und mich frage, will ich das jetzt wirklich essen oder will ich das nicht essen? Und naja, vielleicht doch nicht. Und vielleicht, naja, vielleicht esse ich es jetzt doch. Vielleicht ist das Ei nicht groß genug oder vielleicht ist es zu klein. Also dass man dann überlegt, ist es wirklich das richtige Ei? Also je nachdem, wie ich da frage, ist es ein Ausdruck unterschiedlicher Pathologien. Entschuldigung? Dann kann man da ganz viel drumherum fragen. Also, was tust du dann? Was siehst du? Was hörst du? Was beobachtest du? Was riechst du? Was, wie auch immer. Und dann eben wieder weitergehen und sagen, so, und wer würde das noch merken? Und wenn wir jetzt einen Film gucken würden, der uns das Wunder zeigt, was würden wir sehen? Und dann hat man eigentlich sowas wie eine Vision entwickelt. Ich bin Lehrerin von Beruf und bin in den 70er Jahren sozialisiert worden. Und bei uns war es noch üblich, dass der Unterricht so war, dass man immer nur ein Wort ergänzen durfte. Sprich, die Lehrerin sagte zum Beispiel, und am Ende des Satzes steht ein, und dann haben wir gerufen, Punkt. Und dann waren alle zufrieden. Diese Form, also Sokrates Suggestivfragen stellt oder sogenannte vorauswissende Fragen. Also der Fragende weiß eigentlich schon die Antwort. Das ist die Frage an den anderen, der dann in seinem Nichtwissen überführt werden kann. Und der Fragende, Wissende, der Vorauswissende, der teilt nur nicht mit, was er weiß. Das gibt ihm eine enorme Macht. weil er zudem noch suggerieren kann, der Gesprächspartner würde selbst was rausfinden. Das hat aber mit offenen Fragen überhaupt nichts zu tun. Also ich sehe nicht, dass wir heute in einer Kultur des großen Fragens stehen, sondern in einer Kultur der präfabrizierten Antworten, der großen Kreuzworträtsel und der großen Talkshows. Und da ist das Letzte, was gewünscht wird, Alternativität oder Offenheit. Nichts ist geschlossener als dieses Denken, das mit präfabrizierten Antworten sich umgibt, gerade um sich das Denken und das Fragen zu ersparen. Ich sag nichts, sag ich gar nichts. Immer dort, wo Machtasymmetrien bestehen, wo Ungleichgewichte bestehen, ist es natürlich so, dass das Fragen dieses Ungleichgewicht verstärkt. Wer fragt, hat immer schon eine bestimmte Art von Autorität. Er will etwas wissen, sich selbst einverleiben, sich selbst hinzufügen, was der andere hat. Und das kann auch ein durchaus gewaltsamer Akt sein. Is it safe? I don't know what you mean. Is it safe? Ich war die Jüngste in meiner Familie bei den Geschwistern, meine Brüder 10 Jahre älter. Und das heißt, als die dann so Ende 68, in den 70er Jahren dann sehr politisiert waren und das ganze Thema auch aufkam, was ist eigentlich mit der NS-Vergangenheit der Elterngeneration, da haben die das massiv angesprochen. Also haben meinen Vater auch kritisch befragt, also ihn regelrecht verhört, würde man vielleicht sogar heute sagen. Und mein Vater hat das total verweigert. Er hat dann immer nur gesagt, ihr wisst ja gar nicht, was damals war. Ihr könnt es überhaupt nicht verstehen. Also seid doch ruhig und niemand hat das Recht, mich so zu befragen. Das andere ist, dass ich als Lehrerin versuche, die Schülerinnen und Schüler dazu zu bringen, ihre eigenen Fragen zu stellen. Das Erkenntnisinteresse soll eben möglichst das der Schülerinnen und Schüler sein und nicht so ein abgekartetes Spiel, wo alle so tun, als wäre die Lehrkraft dumm und als müsste man ihr jetzt ihre Fragen beantworten. Sie wussten nämlich eigentlich schon, was sie hören wollten. Sie hatten ja auch Angst vor dem, was er berichten würde. Die Vorstellung, dass der eigene Vater vielleicht jemand getötet hat, womöglich sogar an der systematischen Ermordung von anderen Menschen beteiligt war, das ist ja auch was ganz Schreckliches. Und sie wollten es wissen, aber sie wollten es eigentlich auch nicht wissen. Sie wollten eigentlich nur, dass er einfach seine Schuld eingesteht, aber sie wollten eigentlich nicht wirklich die Geschichte hören. Weder das Schreckliche noch das, was vielleicht auch wieder Verständnis hervorgerufen hätte, weil man wollte sich ja abgrenzen von den Tätern und man musste eine klare Linie ziehen. Und dann gibt es noch die Alternativfragen. Das ist eine Frage wie zum Beispiel, hat Christine Martin oder Wolfgang eingeladen? Ja, mit dieser speziellen Betonung, Martin oder Wolfgang. Und da will ich natürlich wissen, ob die Aussage, Christine hat Martin eingeladen oder die Aussage, Christine hat Wolfgang eingeladen, wahr ist. Im Strafprozess geht es darum, die sogenannte prozessuale Wahrheit zu ermitteln. Das heißt, die Wahrheit, wie sie mit den Mitteln des Strafprozesses festgestellt werden kann. Und letztlich, es geht nicht darum, beziehungsweise das ist natürlich das Ziel, die absolute Wahrheit zu erreichen. Aber die Wahrheit ist insofern halt eingeschränkt, als es darum geht, dass das die Wahrheit ist, die man mit der Strafprozessordnung feststellt. Echte Fragen sind tatsächlich offen, aber sie erzeugen Anschlussfragen. Und man kommt, wenn man so will, der Antwort immer näher über sich immer weiter konkretisierende Fragen. Die eigentliche sokratische Methode, wie ich sie verstehe, ist, die Fragen an uns zu stellen. Wir beide oder in einer Gruppe, wir alle, stehen, sitzen hier zusammen und wir stellen Fragen, die aus unserem Staunen über die Welt hervorgehen und wo wir die Antwort noch nicht kennen. Und so fragte sie: Wer lehret mich? Was soll ich meiden? Soll ich gehorchen jenem Drang? Als mein Vater wusste, dass er selbst sterben muss, hat er mich ins Auto gesetzt, ist mit mir alle Straßen abgefahren, wo wir mal gewohnt haben als kleine Kinder und wo dementsprechend auch meine Mutter gewohnt hat. Und das war eine klare Aufforderung, jetzt kannst du fragen. Und das war für mich total schockierend, weil mir ist gar keine Frage mehr eingefallen. Also die einzigen Fragen, die mir eingefallen sind, aus reiner Ratlosigkeit und aus reinem Gefühl, jetzt muss ich fragen, danach geht's nie wieder. Wann war Ihr Geburtstag und wo habt ihr euch kennengelernt? Das Fragen hält die Welt offen, hält auch die Diskussion über Weltsachverhalte offen. Es lädt den anderen ein, nicht nur zu antworten, sondern mit einer Gegenfrage zu antworten. Und das, denke ich, macht die Frage philosophisch jedem Dogma überlegen. Das Dogma schneidet ja jede weitere Frage ab. Es verkündet die Wahrheit. Aber gerade in einer Zeit, in der wir uns nicht mehr zutrauen, Wahrheit dogmatisch zu verkünden, und das ist eigentlich eine Zeit, die schon 300 Jahre andauert, gewinnt die Frage immer mehr an Bedeutsamkeit. Sie ist gewissermaßen Statthalter der Wahrheit. Also die Wahrheit ist als sogenannte regulative Idee verstanden, also eine, könnte man jetzt mal abkürzen sagen, eine Utopie, die man nie erreichen kann. Entschuldigung, ich würde Sie gerne etwas fragen. Und wäre die Königstochter nicht gestorben, dann fragte sie noch heute. Löcher im Bauch. Vom Sinn und Unsinn des Fragens. Also die klassische Vorstellung des Christentums von diesem Zustand nach dem Tod, der Glückseligkeit, ist die Visio Beatifica, das heißt die glücklich machende Schau. Und da geht man in der Tat davon aus, dass es da keine Fragen mehr gibt. Also so ähnlich, wie man das in besonderen Glücksmomenten mit einem anderen Menschen ja auch erleben kann. Das ist eben eine Vorstellung, dass das eine Beschreibung dieser Ewigkeit sein könnte. Ein Feature von Uta Rühenaufer. Und ganz wichtig ist da, dass man die Alternativen betont. Ja, Wolfgang oder Martin? Wolfgang, Michael oder Martin? Es sind also immer aufsteigende Akzente und am Ende ein absteigender Akzent. Der ist ganz wesentlich. Wenn man das weglässt, dann bekommt man keine Alternativfrage mehr. Es wirkten mit die Philosophen Norbert Beuth und Horst Grunke, Michael Bongard, Theologe, Angelika Ebrecht-Lahmann, Psychoanalytikerin, Elke Fabian, Kriminalhauptkommissarin, Klaus Krochowiak, Coach, Katrin Heidbrink, Organisationsberaterin, Ute Hohoff, Richterin, Manfred Grifka, Sprachwissenschaftler, Thomas Macho, Kulturwissenschaftler. Mich würde auch interessieren, was das angebliche Rätsel der Sphinx war. Man sagt ja, da würde es ein Rätsel geben. Aber drittens könnte ich mir vorstellen, dass das einfach Quatsch ist und dass es überhaupt kein Rätsel gibt. Außerdem Birgit Albrecht, Alison Brown, Christina Bülow, Petra Gers, Christiane Großkopf, Martin Kaluza, Andreas Kölling, Manfred Kriener, Anne Prell, Malte und Valentin Sander, Petra Schäfter, Anne von der Stein sowie die sokratische Gesprächsrunde in der Justizvollzugsanstalt Tegel unter Anleitung von Horst Grunke. Mit kurzen Zitaten aus den Quiz-Sendungen Rette die Millionen und die Millionenfrage. Es sprachen Regina Lemnitz, Inka Löwendorf, Rudolf Krause und Udo Schenk. Ton und Technik Hermann Leppich und Robert Stokowi. Regie Philipp Brühl. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2015.